Zur Geschichte der Unterschicht. Zu allen Zeiten waren Gesellschaften geschichtet. Die Entwicklung zur modernen Industriegesellschaft und die Abschaffung überkommener Klassenprivilegien, eine wachsende Zahl von Arbeitsplätzen, die Schulpflicht und der leichtere Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen brachten aber bessere Aufstiegsmöglichkeiten und generell eine Durchmischung ehemals stabiler Schicht- und Klassenzugehörigkeiten mit sich. Während die Tüchtigen aufsteigen und die Unterschicht oder untere Mittelschicht verlassen, wurden und werden in einer arbeitsorientierten Leistungsgesellschaft nach unten vor allem jene abgegeben, die weniger tüchtig, weniger robust oder ganz schlicht ein bisschen dümmer und fauler sind. Wie sich dies bis hinein in einzelne Stadtviertel auswirkt, hat der Soziologe Franz Walter ausführlich beschrieben. Besonders dramatisch war diese Entwicklung für die klassische Arbeiterpartei SPD. Die bereits beschriebene intellektuelle Ausdünnung der Unterschicht wirkt sich tendenziell zulasten der Arbeiterpartei SPD aus, weil das Mobilisierungspotenzial sinkt und Meinungsführer Mangelware werden. Dies schlägt sich nieder in schlechten Wahlergebnissen. Vom Reformpaket der Regierung Schröder, das 2004/05 unter den Stichworten Agenda 2010 oder Hartz IV Deutschland durcheinanderwirbelte, mag man halten, was man will. Entscheidend war, wie Walter ausführt, dass in großen Teilen der Unterschicht der Slogan Fördern und Fordern nicht als Chance, sondern als Bedrohung und Anschlag auf erworbene Besitzstände empfunden wurde. Mit dem an sich richtigen Reformpaket beschleunigte die SPD den Entfremdungsprozess von diesem Teil ihrer Stammwähler. Soweit diese überhaupt wählen gehen, sind sie jetzt bei der Linkspartei. Der aufgestiegene Teil der ehemaligen Stammwähler und deren Nachwuchs wählt dagegen mittlerweile die Grünen. Wer sich fortschrittlich fühlt, die Welt verbessern will, aber das eigene Aufstiegsproblem gelöst hat, für den haben die Sozialdemokraten offenbar nichts mehr zu bieten. Deren Programmaussagen meandern mittlerweile irgendwo zwischen Linkspartei und CDU-Sozialausschüssen. Und der Anteil derer, die die SPD noch für nötig hält, sinkt dramatisch. Dabei hat sich an den großen Blöcken der Parteienlandschaft gar nicht so viel geändert. SPD, Linkspartei und Grüne hatten nach den Umfragen von Ende Juli 2009 zusammen einen Wähleranteil von 47%. Der Wähleranteil von Union und FDP betrug zusammen 50%. Das entspricht der seit Gründung der Bundesrepublik leicht überwiegenden bürgerlichen Mehrheit in Deutschland und hat der SPD immer wieder einmal die Chance eröffnet, auf Bundesebene zu regieren. Aber mit der Linkspartei, die vor allem verbohrte Ideologen und ewig zu kurz gekommene repräsentiert, ist ein strukturell weiterführendes Politikangebot nicht denkbar. Insbesondere eines, das ein Rezept enthält gegen die Verfestigung einer leistungsabgewandten und zunehmend aus Wirtschaftskreisläufen ausgeschlossenen Unterschicht. Das von Franz Walter soziologisch abgeleitete Mentalitätsprofil der Unterschicht stimmt mit aktuellen Umfrageergebnissen überein. Bei Befragungen des Instituts für Demoskopie Allensbach ordnen sich 33% der Bevölkerung der oberen Schicht und der oberen Mittelschicht zu, 55% der Mittelschicht und 8% der Unterschicht. Von den Angehörigen der Unterschicht glauben nur 18%, dass Aufstieg in Deutschland unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht möglich ist. Bei der Mittelschicht sind es 43%, bei der oberen 46%. Gleichzeitig sind 43% der Unterschicht der Ansicht, dass hauptsächlich der Staat für die Bürger verantwortlich sein sollte. Und 57% äußern, dass sie sich nur wenig Gedanken machen, wie sich die Gesellschaft entwickelt und entwickeln sollte, während es in der Mittelschicht 23 und in der oberen Schicht nur 38% sind. Zwar meinen die Menschen über alle Bevölkerungsschichten hinweg zu 95-99%, dass Erfolgs- und Zukunftschancen sehr stark oder stark von der Bildung abhängen. Aber nur 33% der Unterschicht finden es wichtig, dass ihr Kind liest oder Sport treibt. Bei der oberen Schicht liegen die entsprechenden Anteile dagegen zwischen 58-65%. Extrem unterschiedlich ist auch das Medienverhalten. In der einfachen Schicht sitzen 55% der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren täglich 3 und mehr Stunden vor dem Fernseher oder dem Computer. Bei der gehobenen Schicht sind es 32%. In der einfachen Schicht sagen 35% der Eltern und Großeltern der 3- bis 5-Jährigen, dass Fernseher und Computer auch schon mal helfen, das Kind zu beschäftigen. Bei der gehobenen Schicht sind es 13%. Die Zahlen stimmen nachdenklich. Weit über 90% der Eltern aus allen Schichten sind der Ansicht, dass Bildung für den Aufstieg sehr wichtig ist. Aber die Unterschicht zeigt sich besonders aufstiegspessimistisch und verhält sich, wenn es um die Bildung ihres Nachwuchses geht, selbst dort passiv, wo sie Einfluss nehmen könnte. Die allgemeinen Statusklagen der Unterschicht sind also begleitet von auffallend wenig Interesse an allgemeinen gesellschaftlichen Fragen, einer bequemen Grundhaltung sowie geringem Engagement bei der Erziehung der Kinder. Das passt zu ihrem Statusfatalismus. Zitat: Nur 14% erwarten, dass es ihnen in den nächsten 10 Jahren besser gehen wird. Auch die Aussichten der eigenen Kinder werden überwiegend skeptisch gesehen. Zwar wünschen sich 73% der Eltern aus den unteren sozialen Schichten, dass es ihren Kindern einmal besser geht als ihnen selbst. Nur 30% sind jedoch zuversichtlich, dass dies tatsächlich der Fall sein wird. Zitat Ende.